Brünhilde verließ in größter Eile das Schlachtfeld, um wenigstens Sieglinde zu retten. Denn ich, Erda, hatte Brünhilde gesagt, dass Sieglinde schwanger war und von diesem Kind die Rettung kommen würde. Währenddessen hatten sich Brünhildes Halbschwestern, die 8 Walküren, auf einer Anhöhe versammelt. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Sie warteten noch auf Brünhilde, die, wie sie glaubten, den toten Siegmund im Sattel mit sich führen würde. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahrem. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 8. Brünhildes Strafe. Das ist nicht Sigmund. Es ist eine Frau. Eine Frau? Brünhilde, hörst du uns nicht? Heya! Heya! Sie sieht nicht mal her zu uns. Das Pferd, es stürzt. Sie stürzt mit ihm. Und schützt dabei noch die andere Frau im Sattel. Ihr hinterher. Schwester! Was ist geschehen? Helft mir, in höchster Not. So reitet nur, wer auf der Flucht ist. Wer ist hinter dir her? Kein anderer als Wotan selbst. Was? Bist du verrückt? Wie kann das sein? Verfolgt vom eigenen Vater? Was ist passiert? Schwester, spring zu der Felsspitze hinauf. Schau, ob er mir schon auf den Fersen ist. Und? Siehst du ihn schon? Ein Gewittersturm zieht von Norden herauf. Das ist er! Schwestern, rettet diese Frau. Wer ist sie? Das ist Sieglinde, Siegmunds Schwester und seine Braut zugleich. Gegen die beiden richtet sich Wotans Zorn. Anstatt Siegmund zu töten, habe ich mich gegen seinen Befehl gestellt und den Helden mit meinem Schild geschützt. Im letzten Augenblick aber griff Wotan selbst in den Kampf ein und traf Siegmund tödlich mit seinem Speer. Darauf floh ich mit der Frau, um wenigstens sie zu retten. Wahnsinnige! Was hast du nur gemacht? Dich gegen Wotan selbst zu stellen? Wie konntest du nur? Der Gewittersturm zieht näher! Hört ihr ihn nicht schon? Wotan! Gleich ist er hier. Es ist Sieglindes Untergang, wenn Wotan sie hier findet. Er hat Fricka geschworen, beide ins Verderben zu stürzen. Wer von euch leiht mir ihr schnellstes Pferd? Ich muss Sieglinde vor ihm retten. Um mich muss sich keiner sorgen. Ich will nichts als den Tod. Warum hast du mich aus der Schlacht geführt, du fremde Frau? Gerne hätte ich den tödlichen Hieb von der gleichen Waffe empfangen, der Siegmund zum Opfer fiel. So wäre ich am Ende mit ihm vereint gewesen. Aber fern von Siegmund zu leben? Undenkbar. Deshalb erhöre meine Bitte und stoß mir dein Schwert ins Herz. Sieglinde, du musst leben. Du musst leben, um eurer Liebe willen. Rette das Pfand, das du von Siegmund empfangen hast. Ein Kind wächst in deinem Schoß. Was sagst du da? Ein Kind? Von Siegmund? Noch näher kommt der Sturm. Bald gibt es keinen drinnen mehr. Fort mit ihr. Wir können sie nicht schützen. Wenn es so ist, wie du sagst, Fremde, dann rette mich. Rette das Kind in mir. Flieh allein. Und so schnell du kannst. Ich bleibe zurück und biete Wotan die Stirn. So halte ich ihn auf, während du entkommst. In welche Richtung soll ich gehen? Wer von euch kennt die Gegend im Osten von hier? Dort liegt der Wald, in den der Riese Fafner mit dem Nibelungenschatz geflohen ist. Dann bist du dort. Vor Wotans Wut sicher. Er meidet den Wald. Wie soll die Frau dort allein nur überleben? Da kommt er! Fürchterlich ragt seine Gestalt am anderen Felsen auf. Brünnhilde! Der Fahrer ist im Verzug! Schnell, Sieglinde! Lauf in den Wald! Alle deine Mühen werden nicht umsonst sein. Du trägst den herrlichsten Helden der Welt in dir. Siegfried. Siegfried soll er heißen und siegreich wird sein Weg sein. Und nimm das hier noch. Das sind die Splitter von Siegmunds Schwert. Ich habe sie in der Schlacht an mich genommen. Bewahre sie gut für Siegfried auf. Er wird sie einmal neu zusammenfügen. Du wunderbare fremde Frau. Für ihn, den wir liebten, rette ich das Liebste jetzt. Eines Tages werde ich dir alles tausendfach zurückgeben. Leb wohl! Gesegnet seist du! Brünnhilde! Wo bist du? Er kommt. Die Stunde der Rache naht. Helf mir! Schwestern! Schwestern, so helf mir doch! Komm, Brünnhilde! Verstecke dich hier hinter uns und antworte ihm nicht. Wo ist Brünnhilde, die Verbrecherin? Verbergt ihr sie etwa vor mir? Schrecklich ist dein Zorn. Was haben dir deine Töchter getan, dass du so wütend bist? Wollt ihr mich verhöhnen? Ich warne euch. Ich weiß, dass ihr Brünnhilde vor mir versteckt haltet. Los, gebt mir den Weg frei. Es stimmt. Brünnhilde hat sich zu uns geflüchtet. Deshalb bitten wir dich, bezähme deinen ersten Zorn und habe Nachsicht mit ihr. Pah! Ihr Memmen, ist das alles, was ihr von mir gelernt habt? Habe ich euch nicht alle zu mutigen Kriegerinnen erzogen? Und nun winselt ihr um Erbarmen? Nur weil mein gerechter Zorn eine Treulose trifft? Hör mich an, Brünnhilde! Wie lange willst du dich noch vor mir verstecken? Glaubst du wirklich, du kannst deiner gerechten Strafe entgehen? Hier bin ich. Vater. Welche Strafe hast du für mich vorgesehen? Lieblingstochter und Walküre, das ist Vergangenheit. Von nun an wirst du fern von mir leben. Nein, Vater, tu das nicht. Du willst unsere Schwester verbannen? Das treffe uns genauso wie sie. Habt ihr mich nicht verstanden? Sie ist fortan nicht mehr eure Schwester. Was? Und wird fortan auch nicht mehr als Göttin mit euch durch die Lüfte reiten. Oh, also schreckt euch! Dann flieht! Nein. Macht euch von dannen. Wer jetzt noch in ihrer Nähe weilt und mir zum Trotz ihr die Treue hält, den trifft das Gleiche los. Brünnhilde! Schwester! Ärmste unter den Armen! Keine kannte meine Gedanken so gut wie du. Keine war meinem Herzen so nah. Du warst mir die Liebste von allen. Doch hast du den seligen Bund zwischen uns gebrochen, indem du offen meinen Befehl verweigert hast. Ist meine Schuld wirklich so groß? Sag's, Vater. Bin ich nicht im Grunde deinem Befehl gefolgt? So? Ich befahl dir, für Siegmund zu kämpfen? So hattest du es mir aufgetragen. Doch dann kam Fricka dazwischen und hat dich dir selbst entfremdet. Ich hatte dir den Grund gesagt, weshalb ich ihr nachgeben musste. Mag sein, dass ich deine Politik nicht verstehe. Doch das eine weiß ich gewiss. Du liebtest Siegmund. Ich gebe es zu. Du wolltest tun, was nur zu gern ich selbst getan hätte, Siegmund zu retten. Doch ein höheres Gesetz verbot es mir. Du hast dieses höhere Gesetz missachtet und damit deine Gottheit verwirkt. Wie konntest du nur annehmen, dass ich dich ungestraft lassen würde? Sein Schicksal hat mich so berührt, dass ich an nichts anderes mehr denken konnte, als ihn zu retten. Was hast du also vor? Was genau soll meine Strafe sein? Hier, auf diesem Berg, werde ich einen Bann um dich legen. Du wirst in tiefen Schlaf versinken. und dem erstbesten Mann, der vorbeikommt, angehören. Du willst mich hier in tiefen Schlaf versetzen? Gut. Doch das eine musst du mir versprechen. Nur ein Held darf mich hier erlösen. So lange musst du meinen Schlaf behüten. Du hast dich von mir getrennt. Ich kann dich nicht mehr schützen. Vater, du zeugtest ein edles Geschlecht. Siegmund und Sieglinde. Kein Paar auf Erden ist mit ihnen zu vergleichen. Schweig mir von den beiden. Ich habe mich von ihnen losgesagt. Genauso wie von dir. Und wenn ich dir sage, was Erda mir im Stillen verriet? Dass Sieglinde ein Kind in sich trägt? Such bei mir keinen Schutz für die Frau, noch für das Kind, das sie erwartet. Und Erda weiß noch viel mehr. Dieses Kind wird einmal zum herrlichsten Helden unter der Sonne heranwachsen. Brünnhilde, ich will nichts mehr davon hören. Sieglinde ist auch im Besitz von Siegmunds Schwert. Das ich ihm in Stücke schlug. Und mit diesem Schwert kann er, ist es erstmal wieder neu geschmiedet, die große Aufgabe, die du für Siegmund vorgesehen hattest, erfüllen. Brünnhilde, geliebtes Kind. Siehst du es ein, Vater? Du musst auf mich hören. Es soll geschehen, was du sagst. Ich werde dein Lager in einen Kreis aus Feuer legen, der undurchdringlich ist für jeden, der sich dir nähert. Bis der herrlichste Held es durchbricht. Lass mich noch ein letztes Mal dir in die Augen schauen. Noch einmal dir die Stirn zum Abschied küssen. Dem glücklichen Mann wird dies in Zukunft vorbehalten sein, während ich nun auf immer von dir getrennt sein muss. Schlaf, mein Kind, schlaf. Der Gott wendet sich von dir ab und segnet zugleich das Göttliche in dir. Loge, hörst du mich? Hierher zu mir. Feuer ist dein Element. Dann komm und zieh einen lodernden Feuerkreis um Brünnhilde. Niemand wird dieses Feuer je durchschreiten. Niemand, sage ich, außer dem einen. Der eine, der dir würdig ist, mein Kind. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Bibiana Beglau, Bernhard Schütz, Veronika Bachfischer, Anne Müller, Annette Strasser, Katja Teichmann, Martina Hesse und Regina Lemnitz. Komposition: Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz: Musa Kohlschmidt. Ton und Technik: Peter Awa und Wenke Decker. Regie: Regine Arem und Peter Awa. Redaktion: Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopf-Stereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.